hier, meine jungen Kameraden. Ihr dürft, Leute, gemeinsam ein Abenteuer erleben, die euch herrlicher und schöner nicht geschenkt werden kann. Was wollt ihr, Kerle? Nee, Piken,